Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Erstes Buch: Renaissance und Reformation. Von der Schwarzen Pest bis zum Dreißigjährigen Krieg. Willkommen zur 22. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Da auch die heutige Sendung bis zur letzten Minute gefüllt ist, übergebe ich das Wort umgehend meinen Sendungsgästen Wolfgang Zingel und Jacqueline Jüss. Sieg der Theologie über die Religion. Der eigentliche Gewinner in diesen Kriegen, die die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts erfüllen, war das fast immer besiegte Frankreich. Es arrondierte sein Gebiet aufs Vorteilhafteste, indem es aus den deutschen Wirren Metz, Toul und Verdun erbeutete und den Engländern Calais entriss. Diese kamen zur Reformation bekanntlich auf eine sehr sonderbare Weise, nämlich durch die Geilheit ihres Königs, der sich von der römischen Kirche trennte, weil der Papst nicht in seine Ehescheidung und Wiedervermählung willigen wollte. In Schweden wurde der neue Glaube durch Gustav Vasa eingeführt, der sein Land von der dänischen Oberherrschaft befreite und den Grund zu dessen späterer Großmachtstellung legte. Auch in Ländern, die heute wieder ganz katholisch sind, wie Österreich, Bayern, Ungarn, Polen, war der Protestantismus in siegreichem Vordringen. Auf deutschem Boden hat der Umsturz die verschiedenartigsten Formen angenommen. Er war kommunistisch in der Wiedertäuferbewegung, sozialistisch in der Bauernrevolution, demokratisch in den städtischen Tumulten, aristokratisch in den Erhebungen Sickingens, Huttens und des niederen Adels. An allen diesen Vorstößen hat sich jedoch der Protestantismus nicht beteiligt und so kam es schließlich an die Fürsten. Er wurde duodez apostolatistisch, höfisch, partikularistisch. Dieses Antlitz hat er dauernd behalten, und dass er es nicht verstanden hat, sich mit den anderen wahrhaft modernen Bewegungen zu verschmelzen, ist sein Verhängnis gewesen. Schon Luther hat in seinen späteren Zeiten, um seine eigene derbe Sprache zu gebrauchen, den großen Herrn gern nach dem Maul geredet, noch viel mehr, da dies sein Kollaborator Melanchthon. Ein Zug von Servilismus, Leisetreterei, Lavieren, um die Ecke sehen, gelangt seither in den Betrieb der Kirchen und Universitäten. Der Typus des vor dem Patronatsherrn buckelnden Theologen, des unterwürfigen Hauslehrers, um sein Futter zitternden Schulmeisters, devoten, staatserhaltenden Leibpfaffen wird geboren, und zwar aus dem Protestantismus. Denn hinter dem katholischen Geistlichen steht immer noch sein Selbstgefühl stärkend die allmächtige Kirche. Hinter dem Evangelischen nur seine kleine, geduckte Parochie. Dort ist man immerhin der Knecht der Idee der einen großen allgemeinen Papstkirche, hier der Lakai irgendeines kleinen Landesherrn. Damit hängt es auch zusammen, dass der Protestantismus nicht nur eine ebenso starre Intoleranz im Gefolge gehabt hat wie der Katholizismus, sondern auch eine viel querköpfigere, kleinlichere, lokalere, sektiererhafte. Obgleich es gewiss nicht an Männern gefehlt hat, die wie Melanchthon die Geheimnisse der Gottheit lieber verehrt als erforscht wissen wollten und von dem Prinzip ausgingen, Christus erkennen heißt seine Wohltaten erkennen, nicht aber seine Naturen und die Arten seiner Fleischwerdung betrachten, so bedeutete doch, wenn man die Summe im Großen zieht, die Reformation keineswegs den Durchbruch eines reineren, tieferen, ursprünglicheren Verhältnisses zur Gottheit, sondern ganz im Gegenteil, den Sieg der Wissenschaft vom Glauben über den Glauben selbst. Es triumphiert im Endresultat nicht die Religion, sondern die Theologie. Und in der Praxis triumphiert ebenfalls nicht die Religion, sondern die Partei. Der Glaube wird immer mehr zu einer Sache der Gemeinsamkeit und Gemeinschaft. Nun kann man wohl in Massen Steine klopfen und im Varieté sitzen, man kann in Massen essen und trinken, politisieren und Menschen umbringen, aber man kann nicht in Massen Gott verehren, so wenig wie man in Massen lieben kann. Das für den modernen Menschen charakteristische unsinnige Vorurteil, dass alle menschlichen Lebensäußerungen gemeinsam verrichtet werden können, ja sollen, der Wille zur Neuzeit, der aus der ganzen Menschheit eine Fabrik, eine Kaserne, ein Riesenhotel, einen Trust, eine Korrektionsanstalt zu machen sucht, ergreift zunächst die Religion. Die Folge dieser massiven Massenreligiosität war der Dreißigjährige Krieg. Die Reformation war keine schöpferische religiöse Bewegung. Es hat Menschen gegeben, die allen Ernstes Luther unter die Religionsstifter eingereiht wissen wollten. Aber die Gestalt des Religionsstifters war nur im Orient und im Altertum möglich. Heute ist sie vielleicht wieder in Russland möglich. Die Luft des 16. Jahrhunderts war nicht die der Religiosität. Dazu war sie viel zu trocken, zu kühl, zu scharf. Es war eine Welt von Kauffahrern, Diplomaten, Antiquaren, Skribenten, fern jedem Ewigkeitsbedürfnis, ganz dem Diesseits verschrieben, der Macht des Zeitgeistes vermochte sich selbst ein Luther nicht ganz zu entziehen. Das Monstrum der Schöpfung. Man ist angesichts dieser Menschheit fast versucht, an das traurige Wort Goethes zu glauben. Die Menschen sind nur dazu da, einander zu quälen und zu morden. So war es von jeher, so ist es, so wird es allzeit sein. Und dennoch besitzt der nachchristliche Mensch einen ungeheuren Vorsprung vor dem Antiken, das schlechte Gewissen. Die Menschen haben sich nicht geändert. Sie leben den Sinnen, denken auf ihren Vorteil, lieben sich selbst, gebrauchen Gewalt, Betrug und Unrecht. Aber sie tun es nicht mehr unbefangen und gutgläubig, nicht mehr leichten Herzens und freien Kopfes, sondern bleich, heimlich und ängstlich. Sie haben nicht mehr die gute Laune des Raubtiers. Dies ist vielleicht der einzige bisherige Erfolg des Christentums. Hier berühren wir das Zentralproblem des Christentums, die ungeheure Frage, wie kommt es, dass der Mensch einerseits ein ganz unleugbar böses Geschöpf ist und andererseits doch nicht böse sein will? Warum trifft er keine klare Wahl zwischen den beiden Möglichkeiten, die ihm gegeben sind? Er ist weder Tier noch Engel. Das Tier unternimmt ohne moralische Skrupel alles, was ihm oder seiner Nachkommenschaft nützt. Der Engel besitzt Gewissen und handelt danach. Der Mensch tut weder aber das eine noch das andere. Er lebt weder gottgefällig noch natürlich. Durch dieses monströse Dilemma wird er zum grotesken Unikum, zum Absurdissimum in der gesamten Schöpfung. Er ist eine grandiose Missgeburt, ein wandelnder Fragebogen. Wenn er gut ist, warum tut er das Böse? Wenn er böse ist, warum liebt er das Gute? Diese beiden beängstigenden Fragen stellt jedes Menschenschicksal von Neuem. Der Grobianismus. Johannes V. Jensen macht einmal bei der Schilderung Pekings die frappante, aber aufschlussreiche Bemerkung, die heutigen Chinesen der höheren Stände erinnerten an die Menschen der Reformationszeit. Zitat: So ein listiger alter Chinese könnte ganz gut einer von den großen Männern der Reformationszeit gewesen sein, wie wir sie aus den Bildern kennen, mit einer verschlossenen Physiognomie, aber innerlich erfüllt von der Religionspolitik der Zeit, von ihrer Strenge und Begehrlichkeit. Trotz der vortrefflichen Porträts, die man aus jener Zeit hat, und trotz allem, was die Geschichte bis zu den kleinsten Einzelheiten aufbewahrt hat, habe ich mich immer vergeblich bemüht, mir die Menschen jener Zeit lebend vorzustellen, obwohl man weiß, dass sie gelebt haben. Ich habe sie nicht richtig hören und sehen können. Einen Anhaltspunkt hat man den Bauern der jetzigen Zeit, etwas von der Maske, aber erst in China erlebt man wirklich das Mittelalter. So waren sie, eigentümlich zögernd, mit Willen, aus Stilgefühl zögernd, wie ja auch die Bauern noch heute sind, vor allem anderen, langsam. Zitat Ende. Und in der Tat, die Kultur jener Zeit war vorwiegend bäuerisch. Auch die Fürsten, ja selbst die Gelehrten und Künstler waren nur bessere Bauern. Und wir begreifen, dass einem subtilen, komplizierten Geist, einem Menschen, der Finger für Nuancen und eine Ahnung von der tiefen Ironie alles Daseins besaß, wie Erasmus, diese Welt unerträglich sein musste. Und etwas von der Verschmitztheit und Verschlagenheit des Mongolen, die wie ein selbstverständliches Naturprodukt wirkt und daher nichts Unmoralisches hat, werden jene Menschen schon auch besessen haben, freilich ohne den tiefen, seelischen Takt, den Jensen den Chinesen nachrühmt. Denn die Zeit war äußerst roh und gerade der erwachende Rationalismus, der sie kennzeichnet, verleiht ihren Schöpfungen etwas primitiv Konstruiertes, kindisch-Mechanisches. Die Humanisten, die auch in Deutschland in Wissenschaft und Poesie den Ton angaben, wirkten wie ordinäre Kopien des italienischen Humanismus, den sie in billigem Farbendruck wiederholen. Gleichwohl hat es unter ihnen sehr merkwürdige Begabungen gegeben. Einer der interessantesten war Konrad Zeltes, der deutsche Erzhumanist. Schon wegen seiner erstaunlichen Vielseitigkeit, er war der erste deutsche Dichter, der zum Poeta Laureatus gekrönt wurde und der erste deutsche Gelehrte, der über allgemeine Weltgeschichte und deutsche Reichsgeschichte las. Er ist der Auffinder der berühmten Tabula Peutingeriana, einer römischen Reisekarte aus dem 3. Jahrhundert nach Christus. Er hat den Nürnberger Holzschnitt reformiert, einen neuen Tonsatz, den sogenannten Odenstil, angeregt und die lateinischen Dramen der Nonne Roswitha herausgegeben. Ja, man hat sogar eine Zeit lang geglaubt, dass er sie selbst geschrieben habe. Einer der hervorstechendsten Grundzüge des Zeitalters ist der sogenannte Grobianismus. Der Ausdruck leitet sich von Sebastian Brandt her, der ihn nicht erfunden, aber populär gemacht hat. Ein neuer Heiliger heißt Grobian, den will jetzt führen jedermann. Zitat. Bei nahezu allen Schriftstellern der Zeit ist das Läuten mit der Sauglocke gang und gäbe. Bei Luther, der in seiner Polemik fast immer maßlos war, gegen Erasmus schrieb er zum Beispiel, wer den Erasmus zerdrückt, der würget eine Wanze und diese stinkt tot noch mehr als lebendig. Bei Fischart, der den rüden Dom bekämpfte, aber auf eine so rüde Weise, dass er sich selber desavouiert, selbst bei einem so feingebildeten Gelehrten wie Reuchlin, der seinen Gegner giftige Tiere, bissige Hunde, Pferde, Maulesel, Schweine, Füchse, reißende Wölfe nennt. Aus dem Streben nach Volkstümlichkeit und dem Wunsch, das Objekt möglichst empfindlich zu treffen, erwächst dieser Tiere zu einer Hegemonie, wie sie sie so umschränkt in der deutschen Literatur weder vorher noch nachher ausgeübt hat. Am beliebtesten ist der Vorwurf der Narrheit. Narr ist vielleicht das Wort, das damals am häufigsten geschrieben und gedruckt wurde. Brandts Hauptwerk führt den Titel Das Narrenschiff. Thomas Murners bekannteste Schrift heißt Die Narrenbeschwörung. Das geistreichste Buch des Zeitalters ist Das Lob der Narrheit des großen Erasmus. Darin wird alles als Torheit gegeißelt, nicht bloß die Geldgier, die Trunksucht, die Unbildung, die Ruhmliebe, der Krieg, sondern auch die Ehe, das Kindergebären, die Philosophie, die Kunst, die Kirche, das Staatsleben. Auch bei Hans Sachs wimmelt es von Narren. François Rabelais. Das satirische Genie des Zeitalters, von dem alle bewusst oder unbewusst borgten, lebte freilich nicht in Deutschland, sondern in Frankreich. François Rabelais. Seine Form ist für heutige Leser im Ganzen ungenießbar. Er lebte in ihm mit übermächtiger Kraft das, was der Franzose La Nostalgie de la Boue nennt. Er geht sich mit einer fast pathologischen Behaglichkeit und Breite in allen jenen Naturalien, die vielleicht vom moralischen Standpunkt aus nicht schimpflich sind. Dass sie es aber auch nicht vom ästhetischen Standpunkt aus sind, kann nur ein ganz engstirniger à tout prix Naturalist leugnen oder einer von jenen weit verbreiteten Philistern mit umgekehrtem Vorzeichen, die eine Sache schon deshalb kraftvoll und suggestiv finden, weil sie anstößig oder unappetitlich ist. Ebenso unerträglich wie seine Koprophilie ist seine Überladenheit und Verzwicktheit, seine Lust am Verschnörkeln, Verdrehen, Auswalken jedes Objekt seiner Darstellung. Sein Grundwesen war eine gigantische Weitläufigkeit, Geschmacklosigkeit und Abgeschmacktheit. Seine Lust an insipiden Kallauern war so groß, dass er sogar seinen Tod zum Gegenstand eines Wortwitzes gemacht haben soll, indem er sich einen Domino anzog, weil in der Schrift geschrieben steht, Beati qui moriuntur in Domino. Aber eben weil bei ihm alles dieselben überlebensgroßen Dimensionen hat, wie die Gestalt, Tapferkeit und Gefräßigkeit seines Helden Gargantua, darf man an ihn nicht die Maße normaler Schönheit und Logik anlegen. Der Appetit nach Leben und Lebensschilderung, der ihn erfüllte, war offenbar riesenhaft und sein einziger Fehler vielleicht nur der, dass er im Leser dieselbe überschäumende Vitalität voraussetzte. Nie ist in jener extrem spottlustigen, kirchenfeindlichen und antischolastischen Zeit Kirche und Scholastik auch nur annähernd so großzügig verspottet worden wie von ihm. Er war eine Art satirischer Menschenfresser, der ungemessene Portionen von heuchlerischen Pfaffen, sterilen Gelehrten, korrupten Beamten verschlang. Der Esprit Gaulois, der Esprit Gaillard gelangt bei ihm siegreich und elementar zum Durchbruch mit der Vehemenz eines Naturereignisses, gegen das zu polemisieren völlig sinnlos wäre. Und doch wirkt er wiederum ganz unfranzösisch, da es ihm völlig an der Schmucklosigkeit, Durchsichtigkeit, Feinheit und Formsicherheit fehlt, die den höchsten literarischen Ruhm des Landes, der Cadet und des Bongo, ausmacht. Aber diese Literatur sollte erst kommen. So wie er war, ist er der hinreißendste und prägnanteste Ausdruck aller Stärken und Gebrechen seiner Zeit gewesen. Unmäßig lebensgierig aus geheimem Lebensekel, überlaut lustig aus tiefer Melancholie und Zerrissenheit, beißend boshaft aus Menschenliebe und Herzensfülle, ausschweifend närrisch aus hellster Vernünftigkeit. Unverminderter Plebejismus. Der Norden, und zumal der Deutsche, trug damals, wir erwähnten es schon, eben auch einen sehr plebejischen Charakter. In seinem Bericht über Deutschland vom Jahr 1508 sagt Machiavelli: Sie bauen nicht, sie machen für Kleider keinen Aufwand, sie verwenden nichts auf Hausgeräte, ihnen genügt Überfluss an Brot und Fleisch und eine geheizte Stube zu haben. Und von den deutschen Gasthäusern gibt Erasmus von Rotterdam folgende überaus anschauliche Schilderung: Bei der Ankunft grüßt niemand, damit es nicht scheine, als ob sie viel nach Gästen fragten, denn dies halten sie für schmutzig und niederträchtig und des deutschen Ernstes für unwürdig. Nachdem du lange vor dem Hause geschrien hast, steckt endlich irgendeiner den Kopf durch das kleine Fensterchen heraus, gleich einer Schildkröte. Diesen Herausschreienden muss man nun fragen, ob man hier einkehren könne. Schlägt er es nicht ab, so begreifst du daraus, dass du Platz haben kannst. Die Frage nach dem Stall wird mit einer Handbewegung beantwortet. Dort kannst du nach Belieben dein Pferd behandeln, denn kein Diener legt irgendeine Hand an. Ist das Pferd besorgt, so begibst du dich, wie du bist, in die Stube mit Stiefeln, Gepäck und Schmutz. Diese geheizte Stube ist allen Gästen gemeinsam. Dass man eigene Zimmer zum Umkleiden, Waschen, Wärmen und Ausruhen anweist, kommt hier nicht vor. So kommen in demselben Raum oft 80 oder 90 Gäste zusammen, Fußreisende, Reiter, Kaufleute, Schiffer, Fuhrleute, Bauern, Knaben, Weiber, Gesunde, Kranke. Hier kämmt sich der eine das Haupthaar, dort wischt sich ein anderer den Schweiß ab, wieder ein anderer reinigt sich Schuhe und Reitstiefel. Es bildet einen Hauptpunkt guter Bewirtung, dass alle vom Schweiße triefen. Öffnet einer ungewohnt solchen Qualms nur eine Fensterritze, so schreit man: Zugemacht! Endlich wird der Wein von bedeutender Säure aufgesetzt. Fällt es nun etwa einem Gaste ein für sein Geld, um eine andere Weinsorte zu ersuchen, so tut man anfangs, als ob man es nicht hörte, aber mit einem Gesichte, als wollte man den ungebührlichen Begehrer umbringen. Wiederholt er bittend sein Anliegen, so erhält er den Bescheid: In diesem Gasthaus sind schon so viele Grafen und Markgrafen eingekehrt und noch keiner hat sich über den Wein beschwert. Steht er dir nicht an, so suche dir ein anderes Gasthaus, denn nur die Adeligen ihres Volkes halten sie für Menschen. Bald kommen mit großem Gepränge die Schüsseln. Die erste bietet fast immer Brotstücke mit Fleischbrühe. Hierauf kommt etwas aus aufgewärmtem Fleischarten oder Pökelfleisch oder eingesalzener Fisch. Dann wird auch etwas besserer Wein gebracht. Es ist zum Verwundern, welches Schreien und Lärmen sich anhebt, wenn die Köpfe vom Trinken warm geworden sind. Keiner versteht den anderen. Häufig mischen sich Possenreißer und Schalksnarren in diesen Tumult. Und es ist kaum glaublich, welche Freude die Deutschen an solchen Leuten finden, die durch ihren Gesang, ihr Geschwätz und ihr Geschrei, ihre Sprünge und Prügeleien ein solches Getöse machen, dass der Stube der Einsturz droht. Wünscht ein von der Reise ermüdeter gleich nach dem Essen zu Bette zu gehen, so heißt es, er solle warten, bis die übrigen sich niederlegen. Dann wird jedem sein Nest gezeigt und das ist weiter nichts als ein Bett, denn es ist außer den Betten nichts vorhanden, was man brauchen könnte. Die Leintücher sind vielleicht vor 6 Monaten zuletzt gewaschen worden. Das klassische Zeitalter der Völlerei. Bedenkt man, dass das Gasthauswesen einen ziemlich präzisen Gradmesser der jeweiligen materiellen Kultur darstellt und dass in diesen Herbergen nicht bloß das niedere Volk, sondern auch die Crème verkehrte, so gewinnt man den Eindruck, dass es den damaligen Deutschen noch an jeglicher Delikatesse und Differenzierung der Lebensführung gefehlt hat. Hingegen waren in quantitativer Hinsicht die Ernährungsverhältnisse zweifellos günstiger als heutzutage. Man hört zum Beispiel, dass in Sachsen die Werkleute ausdrücklich angewiesen wurden, sich mit zwei täglichen Mahlzeiten von je vier Gerichten, Suppe, Zweierlei Fleisch und Gemüse, zufrieden zu geben. Ein Pfund Bratwurst kostete 1 Pfennig, ein Pfund Rindfleisch 2 Pfennig, während der durchschnittliche Taglohn für einen gewöhnlichen Arbeiter 18 Pfennig betrug. Wenn in gewissen Gegenden die Armen sich bisweilen eine Woche lang kein Fleisch leisten konnten, so wird das immer mit besonderem Staunen hervorgehoben. Man wird überhaupt sagen dürfen, dass das 16. Jahrhundert für Deutschland das klassische Zeitalter des Fressens und Saufens war. Selbst von Luther wird berichtet, dass er sich hierin manchmal übernahm. Überhaupt galten die Evangelischen als besondere Trunkenbolde und Vielfraße. Bei einem Essen, das der Nürnberger Doktor Christoph Scheuerler Melanchthon zu Ehren veranstaltete, gab es folgende Gerichte: Saukopf und Lendenbraten in saurer Sauce, Forellen und Eschen, 5 Rebhühner, 8 Vögel, einen Kapaun, Hecht in Sülze, Wildschweinfleisch in Pfeffersauce, Käsekuchen und Obst, Pistaziennüsse und Latwergen, Lebkuchen und Konfekt. Diese Unmenge von Fisch, Schwein, Geflügel und Süßigkeiten vertilgte eine Tischgesellschaft von nur 12 Personen, dazu tranken sie so viel Wein, dass auf jeden Tritt 0,5 Liter kamen. Von vielen Fürstlichkeiten wird berichtet, dass sie fast täglich betrunken waren, nicht anders hielt es die Mehrzahl der Bürger, Soldaten und Bauern. Auch bei den Frauen war der Alkohol bis in die höchsten Stände hinauf sehr beliebt. Und während man sich bisher auf nicht allzu stark eingebrautes Bier und dünnen Wein beschränkt hatte, lernte man jetzt auch die schweren Biere und hochgradigen Weine schätzen, und um die Mitte des 16. Jahrhunderts kam das Branntweinbrennen auf. Der Kornschnaps wurde ein vielbegehrtes, wahrscheinlich aber noch nicht allgemeines Getränk, denn er war verhältnismäßig teuer. Es wurden zwar Mäßigkeitsvereine gegründet und Gesetze gegen Trunksucht erlassen, aber ohne jeden Erfolg. Was die damaligen Menschen an normalen Mahlzeiten vertrugen, zeigt eine zeitgenössische Schilderung des Tiroler Badelebens. Das morgens um 6 Uhr vor dem Bade Setzeier, eine Rahmsuppe, zwischen 7 und 8 Uhr eine Pfanne voller Eier oder ein Milchmus, dazu Wein. Um 9 Uhr genießt man Schmarren und kleine Fische oder Krebse, dazu gehört ein Trunk. Zwischen 10 und 11 findet das Mittagsmahl statt, 5 bis 7 Gerichte. Bis 2 Uhr geht man dann spazieren und isst um 2 Uhr vor dem Bade eine Pfanne mit Dampfnudeln, eine Hühnerpastete, zwischen 3 und 4 gesottene Eier oder ein Hähnchen. Zum Nachtmahl 4 bis 5 kräftige Speisen, um 8 Uhr vor dem Schlafengehen ein Schwingmus und eine Schüssel Wein mit Brot, Gewürz, Zucker. Nachmittags gab es noch die Jause. Sie bestand nach demselben Gewährsmann aus Salat mit Butter, harten Eiern, gebratenen Hühnern, Fisch, Schmarren und reichlichem Wein. Diese Menschen haben also fast ununterbrochen gegessen, und besonders unverständlich ist es, wie sich dies mit dem Baden vertrug. Was die sogenannte Sittlichkeit anlangt, so ist eine gewisse Besserung gegenüber den Zuständen der Inkubationszeit zu verzeichnen. Die Frauenhäuser sind weniger zahlreich, die Badhäuser kommen langsam außer Gebrauch, der Geschlechtsverkehr ist weniger zügellos und schamlos, aber diese Veränderungen sind höchstwahrscheinlich auf 2 Ursachen zurückzuführen, die außerhalb der Moral liegen: das Auftreten der Syphilis und das Muckertum des Protestantismus. Die Sitten jedoch sind fast noch roher als vordem. Dass Männer ihre Frauen prügeln, kommt selbst in fürstlichen Kreisen vor. In der Kindererziehung spielt die Rute die Hauptrolle, Reden und Umgangsformen strotzen von Derbheiten und Unflätigkeiten. Selbst auf den Schlössern wurde der Kamin regelmäßig als Pissoir benutzt, und Erasmus ermahnt in seiner Schrift von der Höflichkeit im Umgang den Leser, in feiner Gesellschaft Winde durch Husten zu übertönen. Wolfgang, vielen Dank zunächst einmal fürs Lesen. Gerne. Hast du zu Egon Friedell einen besonderen Bezug? Naja, das Lustige ist ja tatsächlich, dass ich während des Lesens diesen Bezug ein wenig aufheben musste. Also ich bin ja eher Fan von Friedell gewesen und natürlich noch immer, insbesondere ideologisch ist er ja mir nahestehend, aber während des Lesens muss ich sagen, Ich glaube, das sollte man jetzt wirklich alles einmal lesen, aber das sagt man ja von vielen Texten und dann kann man es doch wieder nicht machen. Muss ich sagen, bin ein bisschen enttäuscht, weil er doch so, naja, wie soll ich das jetzt sagen, nicht polemisch, sondern so einseitig die Sachen sieht und nicht, wie es dann wahrscheinlich heute in der Kulturgeschichte und in der Kulturphilosophie üblicher ist, relativierender. Also das hat er doch nicht drauf, der ist da schon sehr streng, fast dogmatisch und peitscht die anderen, indem er beschreibt, wie sie ihrerseits ihre Zeitgenossen peitschen. Was konkret würdest du ihm da jetzt ankreiden? Naja, also wie er da beispielsweise das gesamte Jahrhundert als bäuerlich bezeichnet, da muss man davon ausgehen, dass Bäuerliche bereits dann in diesem Sinne sowas wie ein Schimpfwort ist. Ja. Jetzt muss man aber dann fragen, ob Bauern, welche Bauern meint er, die von damals oder die von heute? Wenn er die von damals gemeint hat, kann er nicht sagen, es waren alle bäuerlich, weil wenn alle bäuerlich waren, dann kann man die Bauern nicht mehr als solche bezeichnen, weil sie dann etwas anderes waren als die Adeligen. Meint aber die heutigen Bauern damit, dann stimmt es erstens nicht, weil die haben, also da gibt es ja Großbauern, die teilweise mindestens neureich sind. Meint er die Bauern aus der Zeit, in der er sozusagen das in der Schule gelernt hat, was der Bauernstand ist und das ist anzunehmen, also sozusagen der die Scholle bearbeitet und daher keine Zeit hat, sich zu bilden, dann wiederum kann man die Jahrhunderte nicht vergleichen, weil das, also es ist ein bisschen schwierig. Oder auch diese Stelle, wo er mit den Chinesen vergleicht. Ja. Also die Chinesen sind dann sozusagen die dummen Naiven. Und ja, also das ist alles schon, sowas wird heute nicht mehr gehen. Wobei, da tust du mir jetzt ein bisschen Unrecht. Ich meine, im Großen und Ganzen gebe ich dir schon recht, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sagt er, erklärt er in der Einleitung sehr genau, warum er sein so subjektives Geschichtsbild vertritt. Und mit den Chinesen tust du ihm insofern Unrecht, als es jetzt, das war ein Zitat, da zitiert er einen anderen. Naja, schon, das ist ja das Lustige bei ihm, das habe ich auch ganz am Anfang gesagt. Nicht? Er geißelt ja aus die Zeit, indem er die anderen für sich geißeln lässt. Ja? Das habe ich ja zuerst gesagt. Also das ist ja ein geschickter rhetorischer Trick. Er meinte damit ident das Gleiche. Das wird ja auch im Parlament häufig gemacht, ja? Dass man nicht direkt jemanden beschimpft, sondern nur zitiert. Ja? So wie im Kurier sie beschimpft werden. So. Also das ist ungefähr diese Methode, weil natürlich meint man das auch selbst so. Selbstverständlich war damals also der Umgang mit so Begriffen wie die Chinesen, die Russen, die Franzosen oder was auch immer, war damals wesentlich unhinterfragter. Ja, selbstverständlich, ja, das war dann bis in die 60er Jahre, würde ich sagen, auch bei uns jetzt, also das 70er Jahre, also da war ganz selbstverständlich das Beschimpfen. Na, diese Völkerpsychologie war sehr beliebt, nicht? Also da hatte jedes Volk so seine psychologischen Eigenschaften und deswegen gemeint, heute ist das schon verstaubt. Also das kann man nicht wirklich mehr so ganz eins zu eins wahrnehmen. Da gebe ich dir recht. Wohl manche von diesen Völkerpsychologien gibt es ja eine von ihm, wo er eben beschreibt die Psychologie der Franzosen, Engländer und Deutschen. Und zwar dem Beispiel, wenn ein Franzose, ein Engländer und ein Deutscher vor das Problem gestellt wird, ein Kamel zu definieren, dann nach Friedel würde der Engländer eine Expedition rüsten und dorthin fahren, wo er Kamele vermutet, eins einfangen und in den Londoner Zoo bringen. Der Franzose würde gleich direkt in den Pariser Zoo gehen und dort nach dem Kamel suchen. Wenn er keins findet, dann sehr zur Ansicht tendieren, dass es Kamele überhaupt nicht gibt. Der Deutsche würde sich zurückziehen in seine Studierstube und sich ein Kamel von der Seele ringen. Sehr schön, ja. Stimmt's dann schon wieder. Nein, Moment, mit dem da stimmt's dann schon wieder. Da müssen wir jetzt das wirklich analytische uns ansehen. Ja? Denn diese Völkerpsychologie kommt ja nicht von ungefähr. Ja? Man kann ja davon ausgehen, dass unterschiedliche Landschaften, unterschiedliches Klima, unterschiedliche Geborgenheit, kann man fast sagen. Also wir brauchen nur ganz bestimmte Alpentäler in Österreich hernehmen, dass die im Laufe der Geschichte ein ganz bestimmtes gemeinsames Verhalten fordern, einfordern, damit man auch als Gemeinschaft überlebt oder so. Ja. Und daher war eine Völkerpsychologie wahrscheinlich im 17. Jahrhundert gar nicht unberechtigt. Ja. Also wenn man dann also als jemand, der beispielsweise im hohen Norden ganz andere Bedingungen oder bei uns auch in den Alpentälern ganz andere Naturbedingungen vorgefunden hat, waren natürlich andere Menschen, ein anderer Typus als jemand, der urban, also großstädtisch, als Hochadeliger verweichlicht und verwöhnt war. Wenn die aufeinander getroffen sind, dann waren das ganz unterschiedliche auch Charaktere ohne Wertung jetzt einmal. Ja? Und das kann man natürlich dann auf ganze Völker, jetzt wieder noch nicht Nationen oder so, sagen, ausweiten. Aber in der Zwischenzeit hat sich das ja so durch die Medien und auch durch das Hin- und Herreisen so miteinander vermischt und vermengt, dass man das nicht mehr gut machen kann. Und vor allen Dingen ist es ja so, von der Costa-Beispiele zu wenige Genossen meint, es genügen zwei oder drei, denen Unrecht damit geschieht, dass man sie vorverurteilt, um das Urteil sich doch einmal genauer zu überlegen, bevor man es anwendet. Gibt es auch etwas, was dir gefallen hat an dem Text? Naja, klar. Also was heißt, was mir gefallen hat? Also dieses ins Zeug legen hat natürlich auch immer etwas sehr Erfrischendes. Ne? Also man möchte dann ja irgendwie auch gleich einstimmen. Ja? Also wir kennen das ja aus irgendwelchen Sitcoms und so aus dem Fernsehen, wo also oder auch South Park oder so, wo also besonders wütig da geschimpft wird und so. Das macht natürlich auch große Freude und Spaß, weil das Brechen von Tabus und das Beschimpfen jemanden anderen auch so ein Ventil öffnet und Dinge irgendwie freimachen kann, die einem ärgern. Ja. Also man muss halt aufpassen, in welchem Rahmen das geschieht und ob man das, wie offiziell man das anwendet. Aber das macht natürlich Spaß. Der Landsknechtstil. Auch im Norden geht im Kostüm eine Stilwandlung vor sich. Aber das Majestätische und Imposante der italienischen Kleidung wird hier zum breiten und breitspurigen, platten und plattfüßigen, zu skurrilen und täppischen Schullehrer, Pastoren und Duodez-Fürstenwürde. Es ist eben kein eingeborener, gewachsener Stil, sondern eine importierte, gewollte Mode. Man gibt sich ein Air, man will etwas bedeuten, ohne etwas zu sein. Es fehlt die Selbstverständlichkeit, die Kennmarke jedes geistigen oder physischen Adels bildet. Für den Nordländer ist sein Zeitkostüm wirklich nur ein Kostüm, eine Maskerade, eine Theatergarderobe, die er mit Aufdringlichkeit, Unterstreichung, Aplomb und zugleich mit Beengtheit, Unsicherheit, Lampenfieber trägt. Er will um jeden Preis zeigen, welche große Rolle er spielt und er erreicht damit, dass er wirklich nur eine Rolle spielt. Auf fast allen Bildnissen tritt uns dieser gravitätische Faltenwurf im Antlitz und im Kleide, dieses herausstaffierte, bäuerisch geputzte und die manchierte entgegen. Am deutlichsten in Lukas Cranachs vierschrötigen, aufgeblasenen, wichtigtourischen, wie für den Vorstadtfotografen in Pose gestellten Porträtfiguren. Der Individualismus der Renaissance äußert sich darin, dass eine luftigere, leichtere Kleidung bevorzugt wird, in der man sich frei und bequem bewegen kann. An die Stelle der früheren, übertriebenen, engen Beinkleider, die ganz prall anlagen, tritt zunächst die ungeheuerlich weite Pluderhose, die, eine Unmenge Stoff in Anspruch nehmend, vom Gürtel bis zum Schuh schlottert. Später gliedert sich von ihr der Strumpf ab. Auch in der Fußbekleidung löst ein Extrem das andere ab. Statt der Schuhe mit den grotesk langen, nach oben gekrümmten Spitzen trägt man jetzt die ganz kurz abgeschnittenen, breiten und stumpfen Kuhmäuler. Es ist bezeichnend, dass für diese ganze Mode der deutsche Landsknecht tonangebend war, die roheste und geschmackfernste Menschenklasse des ganzen Zeitalters. Von ihm stammt die allgemein akzeptierte Sitte des Zerschlitzens der Kleidungsstücke, die das Hauptcharakteristikum der nordischen Renaissance-Tracht bildet. Es wird alles geschlitzt. Wams, Ärmel, Hose, Kopfbedeckung, Schuhe. Darunter wird das Futter sichtbar, das dadurch zur Hauptsache wird. In der weiblichen Kleidung kommt die protestantische Prüderie zu Wort, indem nackte Schultern und Brüste verpönt werden und das Hemd, später auch das ganze Kleid, bis zum Halse reicht. Beiden Geschlechtern gemeinsam ist der Puffärmel und das Barett, das anfangs nur mit einer einzelnen Feder geschmückt, später oft einen ganzen Wald von Straußfedern trägt. Für Mäntel und Überwürfe sind Atlas, Samt und Goldbrokat die beliebtesten Stoffe, die Pelzverbrämung ist allgemein sogar bei Bauern. Humanisten, Poeten und Kleriker gingen meist bartlos, die übrige Männerwelt bevorzugte den kurzgeschnittenen Vollbart und liebte auch das Kopfhaar schlicht und ziemlich kurz. Mädchen trugen lange Zöpfe, reifere Frauen umgaben das Haar gern mit einem Goldnetz. Die ganze Tracht hat etwas Gemessenes, Viereckiges, betont Ehrbares und andererseits wiederum etwas Hemmungsloses, Verzwicktes, Unausbalanciertes. Es ist die berüchtigte deutsche Renaissance, die bekanntlich in den 70er und 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts eine Auferstehung gefeiert hat. Jene eigentümliche Mischung aus Spießbürgerlichkeit und Fantastik, Verzierlichung und Schwerfälligkeit. Jene verkräuselte und verschnörkelte, dumpfe und träumerische, knitterige und gedunsene, haltlos ornamentsüchtige Lebensstil, der unseren Großeltern für den Inbegriff der Romantik galt. Die abenteuerliche und ungeheuerliche Weise, die Fischart geißelt und von der selbst Dürer, das Genie des Zeitalters, bekannte, dass er ihr allzu sehr gehuldigt habe. Es ist für Dürers Lust am Wirren und Verästelten, am Dunkel und Dickicht bezeichnend, dass sein grafisches Meisterwerk, die Apokalypse, sich das Thema stellt, das undurchdringlichste Buch der Bibel, ja vielleicht der Weltliteratur, in die Sprache des anschaulichen Bildes zu übersetzen. Wem anders als einem Zeitgenossen und Mitstreiter der deutschen Reformation konnte diese fast unlösbare Aufgabe gelingen? Hegemonie des Kunsthandwerks. Etwas Verspieltes und Bastelndes, Kindliches und Kindisches ist der gesamten Kunst der Deutschen im 16. Jahrhundert eigentümlich. Es ist eine Art Lebkuchenstil. Der Mittelpunkt der damaligen Poesie und Bildnerei war Nürnberg, das noch heute die klassische Stadt der Zuckerbäcker und Spielwarenerzeuger ist. Etwas rührend Winterliches, beschaulich Enges, poetisch Eingeschneites liegt über allen Schöpfungen jener Zeit. Es fehlt völlig an Sinn für Strenge und Notwendigkeit, Maß und Bescheidung, Würde und Einfachheit. Aber wir werden durch eine entzückende Naivität entschädigt, die sonst überall bereits im Begriff ist, verloren zu gehen. Die Kunst hat noch den Charakter einer geheimnisvollen, ehrfürchtig in Empfang genommenen Weihnachtsbescherung. Gerade die Tatsache, dass sie noch immer einen vorwiegend handwerksmäßigen Charakter trägt, macht sie zum reizenden Spielzeug. Man betrachte zum Beispiel das berühmte Haus zum Ritter in Schaffhausen. Welches Kind würde es nicht noch heute als seinen sehnlichsten Wunsch ansehen, ein so entzückend ausgemaltes Häuschen besitzen zu dürfen? Auf allen Kunstgebieten dominiert noch das Kunstgewerbe, nicht bloß äußerlich, sondern auch der inneren Tendenz nach. Es herrscht die Freude an der Niaiserie, am nippeshaften, selbstständig Ornamentalen. Wir haben bereits hervorgehoben, dass die Größe der italienischen Kunst auch noch in der von uns als Niedergangsperiode angesehenen Hochrenaissance auf ihrer Gabe der lichtvollen Gliederung beruhte, ihrer virtuosen Kraft der Proportion, ihrem souveränen Gefühl für Rhythmus und Harmonie, Maß und Metrum. Dieser Sinn für klare, aufs Feinste abgewogene und aufs Schärfste abgegrenzte Form durchdringt alle Kunst- und Lebensäußerungen, Gemälde und Gewänder, Denkmäler und Denkmünzen, Gebärden und Geräte. Selbst jeder Schrank, jeder Kamin, jede Tür, jede Truhe ist im Grunde ein wohlartikuliertes Gebäude. Von der deutschen Renaissancekunst kann man umgekehrt sagen, selbst das monumentalste und weitläufigste Gebäude ist von ihr nach Analogie eines Ziermöbels, eines Schmuckgegenstands, eines untergeordneten Bauteils erdacht. Dort ist jedes Ornament Architektur, aus architektonischem Geist geboren, hier ist alle Architektur ornamental, aus dem Willen zum Ornament geboren. Die Italiener waren in allem, noch bis in ihre Kleinkunst hinein, Kompositeure, die Deutschen in allem Ziseleure, Goldschmiede, Stuckateure, Filigranarbeiter. Auch Albrecht Dürer ist seinem innersten Wesen nach Zeichner. Er ist am größten, im kleinsten, in Illustrationen, Kupferstichen, Radierungen, losen Blättern. Und vielleicht zu keiner Zeit hat das Kunstgewerbe so volle und runde, subtile und kraftvolle Werke zutage gefördert wie damals. Die Graveure und Buchdrucker, Juweliere und Elfenbeinarbeiter, Schreiner und Holzschnitzer, Erzgießer und Waffenschmiede sind der Ruhm des Zeitalters. Und alle Dinge, die das tägliche Leben umgaben, trugen ein ästhetisches Gepräge. Brunnen und Messkrüge, Wetterfahnen und Wasserspeier, Leuchter und Gitter, sogar die Kanonen waren kleine Kunstwerke. Die Kunst hatte sich auch nicht vom Leben als Sonderbetätigung abgegliedert. Die meisten Dichter und Bildner trieben irgendein ehrsames bürgerliches Gewerbe. Lukas Cranach war Buchdrucker und Apotheker, Sebastian Frank Seifensieder, Hans Sachs ein Schuhmacher und Poet dazu. Das Dichten war offenbar die Nebenbeschäftigung. etwas Meisterliches, im edlen Sinne Handwerkliches, zeichnete noch alle seine Dichtungen aus, deren saubere und treuherzige Buntdrucktechnik den gleichzeitigen Werken der bildenden Kunst vollkommen konform ist. In jedem solid und kundig geübten Handwerk liegt etwas, das zur Verehrung, ja zur Bewunderung herausfordert. Um einen Schrank, einen Rock, einen Krug wirklich gut zu machen, muss man eine gewisse Sittlichkeit besitzen. Achtung vor dem gottgeschaffenen Material, Selbstzucht, treue Hingabe an die Sache, Sinn für das Wesentliche. Ein Meister ist allemal etwas sehr Schönes, ob er eine Uhr baut oder einen Dom. Und es kann gar keinem Zweifel unterliegen, dass Hans Sachsens Schuhe, obwohl von ihnen nichts auf die Nachwelt gekommen ist, ebenso verzüglich gearbeitet und allgemein geschätzt waren wie seine Fastnachtsspiele. Auch auf musikalischem Gebiet äußert sich die Produktivität vorwiegend im Handwerklichen, nämlich weniger in originalen Kompositionen als in der Verbesserung der Tonwerkzeuge. Zu Anfang des Jahrhunderts kommen Fagott und Spinett in Gebrauch und durch die Erfindung des Stegs, der es ermöglicht, jede einzelne der drei Saiten zu benutzen, wird die Geige erst ihrer wahren Bedeutung zugeführt. Dass es an Verirrungen des Geschmacks, ja an groben Taktlosigkeiten nicht gefehlt hat, ist die Kehrseite dieser handwerklich und das heißt banausisch orientierten Kunst. Sie zeigen sich neben vielem anderen, zum Beispiel in der Entstellung der Sprache durch abenteuerliche Wortverrenkungen und missgewachsene Neubildungen, die originell und packend sein wollen, aber bloß kakophon und albern sind. In der bereits erwähnten Vorliebe für Ausdrücke und Gleichnisse aus der Exkrementalsphäre, die sich nicht selten bis zur Koprolalie steigert, in der Unsicherheit des Gefühls für die Zusammenhänge zwischen Form und Material, zum Beispiel in der Übertragung der Metalltechnik auf die Gebäudeornamente, die wie aus Stein geschnittenes Blechzeug wirken, in der Rohheit der allegorischen Gemälde, deren berüchtigtstes Lukas Cranachs Weimarer Altarbild sein dürfte, wo er selbst zwischen Luther und Johannes dem Täufer stehend von einem Blutstrahl aus dem Herzen des gekreuzigten Heilands getroffen wird. Der Hexenhammer. Auch die Rechtspflege war noch ebenso barbarisch wie bisher und der Aberglaube hatte durch die Reformation eher zugenommen. Früher galten nur Juden, Türken und Zauberer als Teufelsjünger. Jetzt wurde die ganze Welt diabolisiert. Der Papst war der Antichrist, jeder Papist des Satans und die Katholiken wiederum sahen in Luther und allen seinen Anhängern Diener der Hölle. Zudem hatte der Protestantismus das Gefühl der Sündhaftigkeit gesteigert. Keiner konnte bestimmt wissen, ob er gerechtfertigt sei. Werke galten nichts. Der Glaube aber war mehr eine der menschlichen Seele gestellte unendliche Aufgabe als ein Pfeiler der Gewissheit. Und zumal im Calvinismus mit seiner starren Prädestinationslehre vermochte niemand zu sagen, ob er zu den Erwählten oder zu den von aller Ewigkeit her Verdammten gehöre. Von Dr. Eck und vielen anderen seiner Gegner hat Luther behauptet, dass sie mit dem Teufel einen Pakt geschlossen hätten und der Breslauer Domherr Johannes Cochlius wiederum erklärte in seiner Biografie Luthers, die schon 3 Jahre nach dessen Tode erschien, dass dieser im Ehebruch mit Margarete Luther vom Teufel gezeugt worden sei. Dass Luther auf der Wartburg sein Tintenfass nach dem Teufel geschleudert habe, wird neuerdings bestritten. Dass er aber die ganze Welt von Teufeln erfüllt glaubte, geht aus zahllosen seiner Äußerungen ganz unwiderleglich hervor. Und ebenso glaubte er an die Hexen, diese Teufelshuren, die er von offener Kanzel herab verfluchte und bedrohte. Er war darin nur, wie in allem, der legitime Sohn seiner Zeit. Denn in der Tat stieg gerade damals, als der Glaube an die christliche Lehre gespalten war und zu wanken begann, aus der Tiefe der Seelen ein schaudererregender, geheimnisvoller Bodensatz des Heidentums herauf. Der Hexenglaube findet sich schon bei den Persern im Alten Testament und in der griechischen und römischen Mythologie, ja in irgendeiner Form vielleicht in jeder Religion. Hexenbrände fanden jedoch nur vereinzelt im frühen Mittelalter statt. Sie hatten damals noch den Sinn eines Menschenopfers und wurden von Karl dem Großen verboten. In Italien gab es in der Renaissancezeit ein besonderes Hexenland bei Norcia, das eine Attraktion für Fremde bildete und die Hexe, die Strega mit ihrer Kunst, der Stregeria, wurde fast offiziell anerkannt und nur in Ausnahmefällen verfolgt. Erst gegen Ende des 15. Jahrhunderts beginnt der Hexenwahn, und zwar von den nördlichen Gebieten aus, zu einer Geißel der Menschheit zu werden. Das entscheidende Datum ist das Jahr 1487, wo der berühmte Hexenhammer, der Malleus Maleficarum, herausgegeben von den beiden päpstlichen Inquisitoren Heinrich Institoris und Jakob Sprenger zum ersten Mal erschien. Darin wird das Hexenwesen, wenn man so sagen darf, einer wissenschaftlichen Bearbeitung unterzogen und streng systematisch abgehandelt. Im ersten Teil des Werks werden Fragen gestellt, bejaht und ausführlich erörtert wie die folgenden. Gibt es eine Schwarzkunst? Ob der Teufel mit dem Schwarzkünstler zusammenwirke? Können durch Inkubi, Draufflieger, das heißt Teufel, die sich in Mannesgestalt mit Frauen vermischen, und Succubi, Drunterlieger, Teufel, die als Weiber mit Männern Unzucht treiben, Menschen erzeugt werden? Können Schwarzkünstler die Menschen zur Liebe oder zum Hass bewegen? Kann die Schwarzkunst den ehelichen Akt verhindern? Können Hexen das männliche Glied durch Zauberei so behandeln, als sei es vom Leibe getrennt? Können Hexen die Menschen in Tierleiber verwandeln? Der zweite Teil handelt mehr von Einzelheiten, zum Beispiel, wie die Hexen Gewitter und Hagel hervorrufen, wie sie die Kühe der Milch berauben, wie sie die Hühner am Eierlegen verhindern, wie sie Fehlgeburten verursachen, wie sie das Vieh krank machen, wie sie Besessenheit erregen, wie sie durch Hexenschuss die Glieder lähmen, warum sie besonders gern ungetaufte Kinder töten. Antwort: weil diese nicht in den Himmel eingelassen werden. Das Reich Gottes und die endgültige Niederwerfung des Teufels tritt aber erst ein, wenn eine bestimmte Anzahl Seliger im Himmel versammelt ist. Durch die Ermordung Neugeborener wird der Herr dieser Zeitpunkt hinausgeschoben. Hexenwahn und Psychoanalyse. Von den Hexen nahm man allgemein an, dass sie zu bestimmten Zeiten, vor allem in der Nacht des 1. Mai, der Walpurgisnacht, auf Stöcken oder Böcken nach gewissen verrufenen Bergen flögen, um dem Meister der Hölle durch Ringeltänze und Küsse auf die Genitalien und den Hintern zu huldigen, während er wiederum diese Ovation durch Ablassen von Gestank quittierte und sich sodann mit den Bullteufeln in üppigen Gelagen und wüster Unzucht zu vergnügen. Die Hexenprobe bestand zumeist darin, dass die Beschuldigte gebunden aufs Wasser gelegt wurde. Sank sie nicht unter, so war sie überführt. In den Verdacht der Hexerei konnte jede auffallende Eigenschaft bringen. Besonders hohe Gaben, so gut wie besonders boshaftes Wesen, körperliche Gebrechen, so gut wie erlesene Schönheit. Allmählich gewöhnte man sich daran, zur Erpressung des Geständnisses die Tortur anzuwenden, und nun ergab sich der Circulus Vitiosus, dass diese Art des Prozessverfahrens zahllose Beweise für Hexerei lieferte und die hierdurch gesteigerte Angst wiederum die Zahl der Anklagen und Prozesse vermehrte. Wenn auch bisweilen Geldgier und Rachsucht mitspielten, so kann doch keinesfalls daran gezweifelt werden, dass die meisten Richter optima fide gehandelt haben, wie auch ein heutiger Staatsanwalt sich als Hüter des Rechts und der Moral fühlt, wenn er seine Inkulpaten wegen Delikten verfolgt, deren Bestrafung einer späteren Zeit vollkommen unverständlich sein wird. Der Protestantismus hat hierin einen mindestens ebenso großen Fanatismus entwickelt wie der Katholizismus, was von liberalen und deutschnationalen Geschichtsschreibern gerne übersehen oder vertuscht wird. Am krassesten wohl in der sehr gelehrten Hetzschrift des Grafen Hönsbröch, das Papsttum in seiner sozialkulturellen Wirksamkeit, worin die Untaten der römischen Inquisition die breiteste und strengste Schilderung erfahren, während von evangelischen Hexenprozessen kein Wort erwähnt wird. Es handelte sich eben um eine Zeitkrankheit, von der alle ergriffen waren. Volk und Gelehrte, Papisten und Reformierte, Fürsten und Untertanen, Ankläger und Inquisitoren und sogar die Hexen selbst, denn viele der Opfer glaubten an ihre eigene Schuld. Selbst ein Forschergenie vom Range Johannes Keplers, dem es doch gewiss nicht an der Gabe des wissenschaftlichen Denkens fehlte, hat behauptet, die Hexerei lasse sich nicht leugnen. Und es muss ihm mit dieser Erklärung sehr ernst gewesen sein, denn eine seiner Verwandten ist als Hexe verbrannt worden und seine Mutter war mehrere Male in Gefahr, dasselbe Schicksal zu erleiden. Wir haben es bei dem ganzen Phänomen der Hexenverfolgung vermutlich mit einer Massenpsychose aus verdrängter Sexualität zu tun, die sich in der Form der Gynophobie manifestierte und die Psychoanalyse, die sich so oft an unergiebigen Quisquilien abmüht, sollte dieses Problem einmal einer gründlichen Untersuchung unterwerfen. Der Hexenhammer gibt dafür einen ziemlich deutlichen Wink. Die Frage, warum ist die Schwarzkunst bei den Frauen mehr verbreitet als bei den Männern, beantwortet er mit den Worten: Was ist denn das Weib anderes als eine Vernichtung der Freundschaft, eine unentfliehbare Strafe, ein notwendiges Unglück, eine natürliche Versuchung, ein begehrenswertes Unheil, eine häusliche Gefahr, ein reizvoller Schädling, ein Weltübel mit schöner Farbe bestrichen? Es äußert sich hierin die tiefe Angst des Mannes vor seiner geheimnisvollen Gefährtin, die erschütternde Ahnung von der unentwirrbaren Sündigkeit, dem unsichtbaren Verderben, das hinter der Geschlechtsgemeinschaft lauert, diesem grauenhaften schwarzen Wellentrichter, der tausend Taten und Tränen, Träume und Leidenschaften der irrenden Erdkreatur blind und gierig in sich hineinstrudelt. Vom Hexenwahn der Reformationszeit führt eine lange, aber gerade Linie bis zu Strindberg. Dass es sich um kein religiöses, sondern nur um ein religiös verkleidetes sexuelles Problem handelt, kann man schon aus den wenigen Fragen des Malleus ersehen, die wir angeführt haben. In den meisten von ihnen äußert sich die unterirdisch und, da sie über eine religiöse Deckung verfügt, hemmungslos entfesselte Fantasie der geschlechtlichen Unbefriedigtheit oder Impotenz, der Satyriasis und Perversität. Dass sich der Sexualhass jetzt in so schauerlich grotesken Formen entlud, war eine der Folgen der vielgepriesenen Befreiung des Individuums durch Renaissance und Reformation. Jacqueline, vielen Dank zunächst einmal fürs Lesen. Ja, gerne. Hast du zu Egon Friedell eine persönliche Beziehung? Nun, eine persönliche würde ich nicht sagen, aber ich habe die Kulturgeschichte der Neuzeit in meiner Jugend gelesen, das ist lange her, und habe es damals mit großer Begeisterung gelesen. Und also Egon Friedell hat mich sicher mit diesem Buch in gewisser Weise auch geprägt, also jetzt vielleicht gar nicht so sehr historisch und jetzt kulturhistorisch, sondern eher literarisch, weil ich ihn sicher also zu einem der wichtigsten Autoren der Zwischenkriegszeit oder des Fin de siècle in Vienna zählen würde. Und für mich das einfach logisch war, Friedell, also neben Josef Roth und Elias Canetti und Stefan Zweig, Arthur Schnitzler etc. zu lesen. Und da insofern habe ich schon eine Beziehung zu Egon Friedell. Aber wie gesagt, ist lange her und jetzt dieses Vorlesen macht natürlich große Lust, das wiederzulesen. Also das werde ich sicherlich tun. Also ich habe mir schon vorgenommen, das Buch wiederzulesen. Ja. Was fasziniert dich an diesen Autoren der Zwischenkriegszeit? Sicherlich in erster Linie, also die sehr hohe literarische Qualität, eine Erzählkunst, die seinesgleichen sucht, dazu also auch Geschichten, das Inhaltliche, das auch meiner Meinung nach nur in dieser Zeit möglich war, also dass man Geschichten erzählt, die weit über das Lokale hinausgehen. Ich meine, wenn man, also es ist jede Literatur lokal und regional, aber in dem Fall würde ich sagen, geht es viel weiter, weil das eben in dieser Zeit geschrieben wurde, also als Wien im Unterschied zu heute so wirklich eine sehr offene und sehr multikulturelle Stadt war und davon sicherlich auch diese Autoren sehr stark profitiert haben. Und das andere ist, also wenn man sich die Biografien dieser Autoren anschaut, hatten die also ein Wissen, konnten sich deren Wissen aneignen, wo ich mich immer wieder auch gefragt habe, wie das überhaupt möglich war, also wie man... Ich denke jetzt an Canetti, also der mit 13, 14 Jahren fließend Griechisch und Lateinisch gelesen hat und dazu dann noch Englisch, Französisch und Rumänisch, glaube ich, sowieso, also jedenfalls, und Deutsch, dass er auch nicht seine Muttersprache war oder beziehungsweise schon seine Muttersprache, aber nicht mit die Sprache, mit der er aufgewachsen ist. Also so Dinge, die glaube ich, auch die Grundlage für auch dieses kosmopolitische und, ja, ich würde sagen, das ist eine kosmopolitische Literatur, also die damals entstanden ist und die es heute vielleicht in Ausnahmen gibt die wohl am ehesten solchen Autoren und Autorinnen zuweisen oder zuschreiben würde, die zugewandert sind, sei es jetzt im deutschsprachigen oder im angloamerikanischen Raum und begonnen haben dann also in der Sprache zu schreiben, die nicht ihre Muttersprache ist. Also ein Beispiel jetzt, also hier in Österreich gibt es also den Wladimir Wertlieb, dessen Muttersprache Russisch ist und der auf Deutsch schreibt, oder Dmitri Dinev, Bulgarisch als Muttersprache hat und auf Deutsch schreibt. Also und in der englischen Literatur gibt es da auch einige Beispiele, denen gelingt das auf die heutige Zeit bezogen natürlich wieder, aber sonst fehlt mir das eigentlich schon sehr in der Literatur, ja. Also was damals selbstverständlich war, ne? Also das ist auch eine der vielen kulturellen Strömungen, die praktisch mit dem Dritten Reich ein sehr jähes Ende gefunden haben. Ja, und ein sehr tragisches, selbstverständlich, ne? Weil es ist ja nicht nur, es hat ja nicht nur die Literatur betroffen, sondern die Kunst, also insgesamt die Wissenschaft, den Journalismus, alles Schöpferische wurde damals also auf eine wirklich tragische Art und Weise einfach ausgelöscht, und ich denke auch, dass das bis heute nachwirkt. Wie beurteilst du Friedels Einschätzung der Hexenverfolgung? Ja, also ich habe das jetzt, also das, was ich da vorgelesen habe, also diese, also jetzt ein bisschen plump ausgedrückt, also als schon als eine große Angst der Männer vor den Frauen. Was er da aus dem Hexenhammer zitiert, ist ja tatsächlich ein Hammer, ne? Also das ist, aber insgesamt halt, also denke ich, dass er das schon richtig beurteilt und dass das auch sicherlich, weil es geht ja auch um die Reformation und damals dann mit der Spaltung der Kirche zu tun hatte und dass man sich dabei auf die Frauen eingeschworen hat, geht sicherlich aus einer Angst vor den Frauen, geht das heraus, also kommt das kommt daher, und natürlich um die bei den Männern, also die berühmten von den Feministinnen Vertretern, die Kastrationsangst, die da zum Ausdruck kommt, ne? Also ich vergleiche das gerne mit den heutigen Extremisten, also muslimischen Extremisten, die auch darum kämpfen, dass sie nichts verändern soll, und das also mit den brutalsten Mitteln. Und wenn man jetzt, da kann man das schon vergleichen, nicht? Also dass also dann durch dass das eben dann so extrem wird, dass man eben Menschen auf dem Scheiterhaufen verbrennt, und in dem Fall waren es halt hauptsächlich Frauen, ne? Und ich meine, wenn man anschaut in Afghanistan, was die Taliban machen, dann ist es auch eine Angst vor der Frau, also beziehungsweise eine Angst davor, den Frauen also andere Rechte zugestehen als die der Sklavin und der Gebärerin, ne? Also ich sehe da Parallelen, und das ist ein Aufbäumen, ein letztes Aufbäumen, ein sehr extremes und sehr brutales, das dann, und deswegen habe ich da auch Hoffnung heute, ne, dass sich das auch eben ein Aufbäumen ist, das dann irgendwann Geschichte sein wird, und zu einem sehr, sehr hohen Preis und zu einem furchtbaren Preis, ne? Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen haben diesmal Wolfgang Zingel und Jacqueline Schüss. Die nächste Ausgabe dieser Sendereihe können Sie Donnerstag, den 10. Oktober 2009, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.